erstaunlichen Reisen von Sindbad. Teil 2. Rocks Eier. Tak, Tak! Hey, warte! Ich fliege. Wenn ich warte, falle ich. Und warum atmest du so schwer? Lass dir einfach Zeit. Atme. Spüre die Luft in deinen Haaren. Schwinge mit dem Wind. Ja! Ja, ich habe keine Haare. Meine Frau bat mich, sie zu schneiden. Sie sagte, ich sehe aus wie ein Adler. Kannst du das glauben? Sie nennt mich einen Adler. Ich wünschte, ich hätte Haare wie du. Die drei Stränge verändern deinen gesamten Look. Ah, ich weiß. Ich benutze ein Serum, um sie lebendig zu halten. Diese Menschen verschwenden viel davon in Flaschen, die sie wegwerfen. Wirklich? Natürlich. Was denkst du, wieso alle Vögel weiche Federn haben? Und was glaubst du, wie Rock den Kaufmann reich gemacht hat? Ich bin sicher, dass es das Serum war, das seine Federn so dick gemacht hat. Rock? Ein Stein? Ein Stein macht einen Kaufmann reich? Nicht Rock der Felsen. Rogue? Rock. Du würdest diese Geschichte nicht kennen, oder? Ach, ich bin nicht überrascht. Denn das ist eine von Sindbads berühmten Reisen. Sindbad! Sag's mir! Lass uns zum Zaubertopf fliegen. Wasser, Wasser, klar und blau. Zeig uns alles, was in dir verloren geht. Nach seiner ersten Reise hatte sich Sindbad in Bagdad ein Zuhause gebaut. Er war dort glücklich, aber bald sehnte er sich danach, zum Meer zurückzukehren. Er wollte mehr handeln und mehr verdienen, damit er ein besseres Leben führen und auch seinen Leuten in Bagdad helfen kann. Er beschloss also, wieder Segel zu setzen. Sindbads Vater hat einen alten Freund namens Kabir. Oh, Sindbad, komm. Es ist so lange her, dass ich dich gesehen habe. Ja, Onkel, es ist schon eine ganze Weile her. Ich habe dich schon seit einigen Monaten nicht mehr auf See gesehen. Hast du irgendwelche Waren, die ich in anderen Häfen handeln könnte? Auf diese Weise würde dein Geschäft weitergehen und ich werde etwas mehr Geld verdienen. Es tut mir so leid, Sindbad. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, etwas Geld zu verdienen. Aber ich habe keine Waren zu handeln. Ich habe meine Waren bereits jemand anderem anvertraut. Er ist nicht aus Bagdad. Du kennst ihn nicht. Niemand kennt ihn. Okay, ich habe jetzt eine andere Arbeit. Du kannst mit deinem Boot lossegeln. Gute Reise. Ich wünsche dir eine gute Reise. Warum hatte der Onkel es so eilig? Und warum gab er seine Waren an jemanden außerhalb von Bagdad weiter? Das ist seltsam. Am nächsten Tag setzte Sindbad mit seinen Waren die Segel, um in anderen Häfen zu handeln. Tage vergingen und Sindbad hatte viele Freunde in den Häfen gefunden. Ein Monster mit einem Auge, alter Mann des Meeres. Das sind alles nur Geschichten, oder? Glaubst du wirklich daran? Dieses Meer ist voller Geheimnisse, mein Freund. Bevor ich dich traf, glaubte ich nicht, dass ein Wal einen Wald auf seinem Rücken wachsen lassen könnte. Oh ja, ich verstehe jetzt, was du sagst. Hoffentlich werden wir von dieser Art Geheimnissen verschont. Aber das Schicksal hatte etwas anderes geplant. Das Schiff ankerte bald an einer Insel. Oh, Land! Lasst uns hier eine Weile ausruhen. Es liegt eine lange Reise vor uns. Was für ein schöner Ort. Ich muss diesmal aufpassen, nicht zu tief in den Wald zu gehen. Nicht, dass sie mich zurücklassen wie beim letzten Mal. Auf dem Meer ist es schwierig, sich auszuruhen. Ich werde hier eine Weile schlafen. Ah, so ein schöner Ort. Müssen wir immer reden? Sei einfach still. Wo sind die anderen? Was? Wo ist das Schiff? Was ist passiert? Hallo? Ist da jemand? Nein, sie haben mich zurückgelassen. Wie konnten sie das tun? Was soll ich jetzt machen? Warte, das kann nicht so schlimm sein. Ich bin sicher, dass bald ein Schiff diese Insel passieren wird. Ich klettere auf einen Baum, um Ausschau zu halten. Stunden vergingen, aber kein Schiff kam. Sindbad wurde müde. Wenn ich das nächste Mal aufbreche, werde ich dafür sorgen, dass ich mich am Schiff festbinde. Oh, die Anker sind am Schiff festgemacht. Mein Glück hat mich verlassen. Was wäre, wenn meine Männer mich statt des Ankers ins Wasser geworfen hätten? Aber das werden wir sehen, wenn ich nach Hause komme. Wie sehr ich Bagdad vermisse. Ich hätte nie gehen sollen. Was ist das? Es sieht aus wie ein riesiger weißer Stein. Das ist seltsam. Dieser Stein ist wirklich poliert und weich. Es wird schon dunkel? Was ist das? Es ist nicht Nacht. Es ist der Schatten dieses Vogels. Das ist das riesige Vogelei. Wenn ich nur diesen riesigen Vogel bitten könnte, mich zurück nach Bagdad zu bringen. Warte, ich habe eine Idee. Es ist riskant, aber das ist meine einzige Chance, von dieser Insel runterzukommen. Sindbad zog seinen Turban aus und band sich an das Bein des Vogels. Und schon flog der Vogel los. Mein Kopf tut weh. Habt Erbarmen, riesiger Vogel. Landet irgendwo. Ich nehme es zurück. Nicht nach unten gehen, nicht nach unten gehen. Mir wird schlecht. Zum Glück landete der Vogel, bevor Sindbad bewusstlos wurde. Mein Kopf. Nein, nein, nein. Mein Rücken. Es ist etwas dunkel. Hier. Ich muss tief unter der Erde sein. Wie komme ich wieder hoch? Hey, ich sehe ein Licht. Was ist das? Schlange. Nein, nein. So groß? Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine so große Schlange gesehen. Was? Oh nein. Warte, so sterbe ich also? Warum kommen die Schlangen nicht raus? Natürlich. Sie haben Angst vor dem Vogel. Gott sei Dank sind sie weg. Was? Meine Güte, Rubine, Diamanten. Was ist das für ein Ort? Weil Sindbad ein Kaufmann war, wusste er sehr wohl, wie teuer diese Edelsteine wirklich waren. Mithilfe dieser Steine würde sich sein ganzes Leben verändern. Aber leider... Ich gebe immer mein ganzes Geld für nutzlose Dinge aus. Hier in diesem Schacht bin ich von den teuersten Rubinen umgeben. Und doch bin ich so arm. Geld ist für mich jetzt nutzlos. Warum riecht dieser Ort nach Fleisch? Woher kommt das? Ist das Fleisch? Ja, das ist Fleisch. Warum kann dieser Vogel nicht einfach mit dem Schreien für einen Moment aufhören? Wonach sucht er? Warte, er sucht nach dem Fleisch. Natürlich. Er könnte dieses Fleisch zu seinen Jungen da oben bringen. Aber er kann dieses Fleisch auch gleich hier essen. Spielt keine Rolle. Ich kann mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Sindbad war ein kluger Kaufmann und ein tapferer, mutiger Mann. Er sammelte so viel Steine wie möglich und steckte sie tief in seine Tasche. Er hob den größten der Steine auf, um ihn mitzunehmen. Dann bewegte er den Felsen und machte das Fleischstück für den Vogel sichtbar. Er wusste, dass er vom Vogel zusammen mit dem Stück Fleisch gefressen werden konnte. Doch er band sich an das Stück Fleisch und ergab sich seinem Schicksal. Ja, ja, ich hatte recht. Er bringt das Stück Fleisch zu seinen Jungen. Warte, was bedeutet... lass mich los. Lass mich in Ruhe. Wow, Sindbad, was machst du hier? Onkel Kabir, was machst du denn hier? Und wie hast du es geschafft, aus dem Nest zu kommen? Okay, ich sag's dir. Ich habe versucht, die Rubine zu bekommen. Rubine? Ja, so wurde ich reich und blieb reich. Ich warf Fleisch für den Vogel in den Graben, der all die Rubine und Diamanten hatte. Als er das Fleisch holen wollte, sammelte er noch ein paar Rubine dazu ein. Dann ließ er das Fleisch in das Nest für die Babys fallen. Ich fischte sie raus, sobald er sich auf die Suche nach mehr Fleisch begab. Ich weiß, das ist grausam von mir. Bitte hass mich nicht. Dich hassen? Du hast mir das Leben gerettet. Ich dachte, ich würde hier sterben. Aber du musst damit aufhören. Das ist gefährlich. Hier, ich habe ein paar Rubine und Diamanten dabei. Ich möchte sie dir geben, weil du mein Leben gerettet hast. Nimm so viele, wie du willst. Dann musst du nicht ständig dein Leben riskieren. Kabir hat in seinem ganzen Leben noch nie so große Rubine gesehen. Oh, du bist ein guter Mann, Sindbad. Ich werde nur einen nehmen. Behalte du den Rest. Das ist genug für mich, um für den Rest meines Lebens in Wohlstand zu leben. Danke, Sohn. Lass uns nach Hause gehen. Ich muss mir deine Geschichte zu Ende anhören. Wie ging es weiter mit dir? Oh, es ging so weiter. Und so? Sindbad kehrte sicher und gesund nach Hause nach Bagdad zurück. Wow! Aber wer ist dieser Rock? Der Vogel tickt. Der Vogel. Oh, woher soll ich das wissen? Du hast es nie deutlich gemacht. Ja, ja, meine Schuld. Und? Wie konnte das Fleischstück so groß sein? Aber mein Lieber, es war kein gewöhnliches Stück Fleisch. Aber das heben wir uns für das nächste Mal auf. Los geht's. Hey. Tick. Ja, ich komme.